Kapitel 9 – Mit viel Gefühl. Modul 1 – Übung 5. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie gern Musik bei der Arbeit? Meist Ihre Lieblingssongs? Wie Forscher jetzt herausgefunden haben, ist die eigene Lieblingsmusik nicht immer die richtige Wahl, wenn man neben dem Musikhören arbeiten soll. Für Arbeiten, die vollste Konzentration erfordern, sollte man absolute Ruhe haben. Machen Sie die Musik dabei lieber aus. Wenn Sie aber gerade Datenbanken säubern, E-Mails sortieren oder Akten ordnen, dann ist dafür wirklich keine kreative Höchstleistung nötig. Hier ist Musik erlaubt, und zwar jeglicher Art. Klassik, Popmusik, die aktuellen Charts, Sommerhits. Die richtigen Songs können dabei durchaus Motivationshelfer sein. Denn schnelle Rhythmen, sagen die Wissenschaftler, beschleunigen den Herzschlag und lassen uns intensiver Sauerstoff atmen. Das Ergebnis? Die Arbeitsleistung steigt. Wie ist das bei Ihnen? Läuft im Hintergrund Ihre Lieblingsmusik, wenn Sie am Computer sitzen? Oder dreht Ihr Kollege seinen Lieblingsradiosender im Büro laut auf? Rufen Sie uns an und teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit. 030 55 22 33. Und hier ist der erste Anrufer. Thomas aus Bremen. Thomas, hörst du Musik beim Arbeiten? Ich arbeite in einem Großraumbüro. Da ist es oft sehr laut. Deshalb höre ich Musik über die Kopfhörer, denn dann kann ich mich besser konzentrieren. Damit kann ich einfach die Geräuschkulisse um mich rum ausschalten und besser nachdenken. Aber ich weiß auch, dass das manche Kollegen nicht immer gut finden, weil sie denken, ich arbeite nicht. Sich bei Musik konzentrieren und nachdenken? Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, überhaupt nicht. Ich mag besonders klassische Musik. Die beruhigt und inspiriert mich. Ich kann da richtig kreativ sein und viel besser arbeiten. Toll. Danke, Thomas. Und da haben wir ja schon die zweite Anruferin in der Leitung. Wie ist das bei dir, Anne? Also ich kann gar nicht verstehen, wie man beim Arbeiten Musik hören kann. Entweder konzentriere ich mich auf die Musik und genieße sie oder eben auf meine Arbeit. Mich stört Musik beim Arbeiten. Ich brauche dazu Ruhe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich durch Musik kreativer wäre. Im Gegenteil, ich wäre abgelenkt. Aber musst du nicht auch Dinge tun, die nicht deine ganze Konzentration erfordern? Eher langweilige Dinge, wie zum Beispiel Dokumente ablegen oder sortieren, den Schreibtisch aufräumen. Das geht doch mit Musik viel besser. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, dabei würde ich mehr Fehler machen. Versuch's doch einfach mal. Wissenschaftler sagen ja, dass wir solche Arbeiten bei schneller Musik auch schneller erledigen. Und wer ist der dritte Zuhörer in der Leitung? Ah, Ben aus Magdeburg. Ben, was meinst du dazu? Tja, ich bin Student und höre sogar beim Lernen Musik. Und dabei kannst du dir wirklich etwas einprägen? Na klar, mit Musik lerne ich besonders Dinge, die ich später auswendig wiedergeben muss. Ich präge mir zum Beispiel Begriffe oder Daten viel besser ein, wenn ich sie im Takt der Musik wiederhole und sie laut spreche oder singe. Aber was ist, wenn du etwas selbst erarbeiten oder logisch nachvollziehen musst? Zum Beispiel eine Regel oder ein mathematisches Gesetz. Funktioniert das dann auch? Nein, dazu brauche ich absolute Ruhe. Dann muss ich mich wirklich auf die Sache konzentrieren. Musik würde mich dann ablenken und ich müsste zum Beispiel einen Text mehrmals lesen, um ihn zu verstehen. Vielen Dank, Ben. Das bestätigt auch Erkenntnisse aus Studien, die zeigen, dass man beim Lesen von komplexen Inhalten, wenn überhaupt, dann nur Lounge-Musik oder Instrumentalmusik hören sollte. Liedtexte würden dabei zu sehr ablenken. Und Sie, liebe Zuhörer, was meinen Sie? Rufen Sie uns an. Wir sind noch bis 11 Uhr.